geht die Reise los. Auf den blanken Bänken, in den Bierschenken, dreht das Herz so schnell in Brand. Bei den Jungs von KDR, liebes Abenteuer, Gossel auf die Heuer und im Feuer schon abgebrannt, fahren wir zurück nach Berlin. Feuer so Rock'n'Roll, morgen geht die Reise los. Feuer so Rock'n'Roll, morgen geht die Reise los. Feuer so Rock'n'Roll, morgen geht die Reise los. Feuer so Rock'n'Roll, denn morgen geht die Reise los.